Leben kann täglich eine Herausforderung sein. Schaut man jedoch manchmal lediglich verzweifelt rein. Zu dem, was dich voranbringt, sagen sie nein. Ein Nein hier, ein Nein dort. Wie lange, bis man das Leben lang Nein gehört hat? Manche sind hier im Lande mit einem Ja verwöhnt, sagt. Manche sind jedoch verhöhnt, platt. Von einer systematischen Maschinerie, quasi thematisches Hierarchie. Du darfst oben sein, du darfst nie. Gut war's wie, Wut hast schien. Du mich an, machst mich an, bist nicht bang. Du hast mich zum Opfer gewählt, soll ich sicher sein. Verhöhnst mich glatt, verstört ich mal. Ob meine Zukunft tragbar ist, ob meine Herkunft magbar ist. Die Magma spricht Lava aus dem Vulkan. Wagbar nicht, mein Vater, nicht vom Balkan. Die seltsame selbe Rasse bricht jedes Wort, wie es nur kann. Ich hol meine Waffe raus, guck mich an. Für mich bist du das Gleiche als Panz. Ich ausdruckslos, was heißt dieser Ausdruck bloß? Ich dich jetzt selber schamlos anprang, wie als ein Puma, dessen Opfer ansprang. Dass ich am Drücker bin, glaubst du mir dann? Wenn es Zeit ist, sag ich dir wann. Wird dir selber Angst und bang, wenn ich dich fang. Hör auf mein Wortgesang. Ich fühle in mir Drang. Ich will dir endlich zeigen, was ich kann. Du erregst Ärger, ist das klar? Leben kann täglich eine Herausforderung sein. Schaut man jedoch manchmal lediglich verzweifelt rein. Zu dem, was dich voranbringt, sagen sie nein. Ein Nein hier, ein Nein dort. Wie lange, bis man das Leben lang Nein gehört hat? Manche sind hier im Lande mit einem Ja verwöhnt, sagt. Manche sind jedoch verhöhnt, platt. Von einer systematischen Maschinerie, quasi thematisches Hierarchie. Du darfst sein, du darfst nie. Gut warst wie, Wut hast schien. Du mich an, machst mich an, bist ich bang. Du hast mich zum Opfer gewählt, soll ich sicher sein. Verhöhnst mich glatt, verstört ich mag. Ob meine Zukunft tragbar ist, ob meine Herkunft magbar ist. Die Magma spricht Lava aus dem Vulkan. Wagt da nichts, mein Vater, nicht vom Balkan. Die seltsame selbe Rasse bricht jedes Wort, wie es nur kann. Ich hol meine Waffe raus, guck mich an. Für mich bist du das Gleiche als Panz. Ich ausdruckslos, was heißt dieser Ausdruck bloß? Ich dich jetzt selber schamlos anprang, wie als ein Puma, dessen Opfer ansprang. Dass ich am Drücker bin, glaubst du mir dann? Wenn es Zeit ist, sag ich dir wann. Wird dir selber Angst und bang, wenn ich dich fang. Hör auf mein Wortgesang. Ich fühl in mir Drang. Ich will dir endlich zeigen, was ich kann.